Yo, komm mal klar, ihr verdammten Nazi-Schweine. Warum lebt ihr? Ich breche euch die Beine. Ihr seid für mich nichts wert, ich hasse euch. Jetzt bin ich weg, yo, für euch. Genau an diesem Tag vor 60 Jahren war es klar. Und die Leute fragen sich, wie geht's weiter? Ja, es war viel passiert, doch nichts Gutes. Alles lag in Trümmern. Die Millionen Leichen konnte man sich erst später kümmern. Man wollte nichts von Schuld wissen, was war eigentlich geschehen. Waren Deutsche auch nur Menschen, die Bomben nicht überleben? Aber das konnte nicht sein, sie waren doch die Herrenrasse. 2 Jahre vorher jagten sie den Juden noch durch die Gassen und fühlten sich im Recht. Alle anderen Menschen waren Dreck und die KZs erfüllten doch einen ganz sinnvollen Zweck. Und wie kann das jetzt sein? Sie sind besiegt und stehen am Anfang. Für ein bisschen Brot gibt es im Laden einen riesen Andrang. Die Opfer waren auf einmal nicht mehr die Toten und Zerstörten. Man zeigte auf den Führer und von allen Seiten hörte man. Vom armen deutschen Volk ist erwachte aus Ruinen. Jetzt gehen sie aber aufrecht vorwärts weiter, doch wohin? Die eine Hälfte lernte aus der Geschichte und ging nach links. Nur um 60 Jahre später die Braunen wieder an sich zu bringen. Nachdem sie sich mit Führer als Volk vereinen ließen. Und jetzt in der BRD das Arbeitslosengeld 2 genießen. Der andere Teil der Masse machte weiter wie bisher. Doch gab es jetzt ein Grundrecht und ein Logo musste her. Es war auch schnell gefunden, es nannte sich Demokratie. Doch wer genau hinschaute, nachfragte dem Vieh sehr schnell auf, dass der Grund für Unrecht weiter bestehen blieb. Ein richtiger Deutscher ist nur einer, der sein Vaterland liebt. Alle anderen wurden wieder verfolgt wie damals vor ein paar Jahren. Nur wurden sie nicht vergaßt, es wurde anders mit ihnen verfahren. Heute ist die Zeit vor 60 Jahren später. Doch nach wie vor gelten Linke in diesem Land als Verräter. Und deutsche Truppen schießen wieder auf Zivilisten. Ich dachte immer, wir werden diesen Scheiß niemals vermissen.